Hier ist der Bayerische Rundfunk mit seinem ersten Programm. Angeschlossen sind der Hessische Rundfunk, der Süddeutsche Rundfunk und das zweite Programm des Senders Freies Berlin. In einer Sportsondersendung berichten wir Ihnen aus Madrid von der zweiten Halbzeit des Semifinalspiels im Europacup der Fußballpokalsieger zwischen dem Pokalverteidiger Atletico Madrid und dem deutschen Pokalmeister 1. FC Nürnberg. Reporter ist Oskar Klose. Wir schalten um nach Madrid. Hallo Deutschland, hier ist Madrid. Hier ist das Bernabeu-Stadion von Real mit etwa 100.000 Zuschauern. Und verehrte Fußballfreunde daheim an den Lautsprechern, vor allen Dingen natürlich in Bayern, in Nürnberg, wo man besonders um den deutschen Pokalmeister jetzt bangen wird. Ich bringe Ihnen keine allzu gute, aber auch noch nicht eine direkt schlechte Nachricht. Die zweite Halbzeit wird in wenigen Augenblicken beginnen und es heißt 1:0 für Atletico Madrid, also für den Europapokalverteidiger. Und unsere deutsche Mannschaft, der Fußballclub Nürnberg, hat sich bisher nicht schlecht aus der Affäre gezogen. Sie kommt in diesem Augenblick ganz in Weiß gekleidet, also sonst wie hier die Heimmannschaft von Real, auf das Spielfeld zurück. Wir haben ein Tor bekommen, ein ganz dummes, durchaus vermeidbares Tor, 10 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff. So bitter das klingt und so sehr haben wir doch die Hoffnung, dass unsere Mannschaft dadurch nicht einen erneuten Schock bekommen hat und wieder in die Anfangsnervosität der ersten 10 Minuten zurückgeworfen worden ist. Denn wir haben eine sehr schwere erste Viertelstunde zu überstehen gehabt. Eine Viertelstunde, in der ich glaube ich 5 Zigaretten hintereinander hier geraucht habe und mit all unseren Schlachtenbummlern spürte, wie der eigenen Mannschaft dort auf dem sattgrünen Rasen, der lichtüberflutet ist, zumute ist, weil ich gespürt habe, dass sie sehr, sehr nervös sind und dass sie vor allen Dingen vielleicht alle wie sie daheim an Lissabon dachten, dass sie hier überrannt werden würden, dass man sie überfallartig ausspielen könnte, aber das ist nicht geschehen. Die Mannschaft hat sich nach der ersten Viertelstunde gefangen und hat dann gar nicht einmal einen schlechten Fußball gespielt, sondern hat sogar mitgespielt und hat 2 große Möglichkeiten herausgearbeitet. Und in diesem Augenblick beginnen die zweiten 45 Minuten, wenn Sie daheim mitstoppen wollen. Die zweite Halbzeit im Semifinalspiel des Europacups zwischen Atletico Madrid, dem Verteidiger des Titels, und dem deutschen Meister im Pokal, dem Fußballclub Nürnberg, hat begonnen beim Stande von 1:0 für den Platzherren für Atletico Madrid. Die Mannschaft spielt genau wie im ersten Spiel in Nürnberg. Sehr farbenprächtig, zebra-rot-weiß gestreift die Jerseys, blaue Hosen und blau-rote Stutzen. Der Ball ist in der Mitte des Anstoßkreises abgefangen worden, aber dann ist Reisch dazwischen und die Läuferreihe war bei uns der tragende Punkt. Der hat aufgebaut, die hat aufgebaut, hat auch jetzt den Ball schön herausgespielt. Da ist Dachlauer am Ball, wird aber jetzt hart attackiert werden und holt einen Eckball heraus. Zweite Ecke für den Club gegenüber 2 Ecken von Atletico Madrid. Warten wir die Ecke ab, ehe ich Ihnen etwas sage, wie es in der ersten Halbzeit ausgesehen hat. Ich hoffe, Sie hören mich über eine so weite Entfernung gut. Der Ball schwebt nach innen, Kopfball von Wild. Strehl hat eine Möglichkeit. Und da sind 2 Mann bei ihm, weil er zögert, der Angriffsführer aus Nürnberg. Genau am Elfmeterpunkt kann er den Ball mit der Brust stoppen. Aber es dauert zu lange, bis er ihn am Fuß hat. Und dann sind 2 Abwehrspieler da, machen die Zange zu und lassen den Ball abprallen. Hätte er sofort beim Herunterzupfen des Balles geschossen, er hätte eine große Möglichkeit gehabt. Und Strehl hat in der ersten Halbzeit einen wunderschönen Schuss losgelassen, den Marina Beetier, der Schlussmann, der Spanier, nur abprallen lassen konnte. Aber Dachlauer, unser Linksaußen, der dieser gefährlichen Situation am nächsten stand, schaltete viel zu spät. Er war nur 3-4 Meter entfernt und lief erst dann los, als die Spanier die Gefahr bereits beseitigt hatten. Ebenso hatte Dachlauer einmal, nein nicht Dachlauer, sondern Flachenecker, wunderschön als aufgerückter Läufer aus 18 Meter Entfernung, ganz hart und flach geschossen. Und der spanische Schlussmann hatte Mühe, den Ball auf der Linie noch töten zu können. Und dann also dieses dumme Tor. Und zwar trägt für mich die Hauptschuld unser Richterverteidiger Leupold. Leupold, der einen Einwurf verursacht hatte, danach dann gefoult wurde, reklamierte bei dem ausgezeichnet amtierenden Schweizer unparteiischen Huber aus Thun, der ganz großartig gepfiffen hat für beide Mannschaften. Er reklamierte also völlig unnötigerweise, denn es musste Einwurf geben und nicht das Foul. Und dadurch blieb er dann anschließend im leeren, im luftleeren Raum stehen, anstatt einen Mann zu decken vor dem eigenen 16-Meter-Raum. Und der Mann wurde angeworfen, hob den Ball vor das Tor Wabra stürzte heraus, kam aber nicht an das Leder, war 8 Meter außerhalb des Tores. Der Ball wurde zurückgehoben und dort stand ganz allein der spanische Mittelstürmer Juso. Und er lenkte den Ball mit dem Kopf neben dem Pfosten ins deutsche Tor zum bisherigen einzigen Treffer hinein. Also ein Tor, das wir durchaus vermeiden konnten. Und ich sagte ja, wir hatten zu diesem Zeitpunkt genauso viel vom Spiel wie die Spanier, die natürlich immer noch trickreicher und gewandter sind als wir, die eleganter erscheinen. Aber wir haben nicht nur gekämpft, sondern wir haben schon sehr schön mitgespielt. Und unsere Läuferreihe ist zum ruhenden Pol geworden. Aber jetzt kommen die Spanier. Die kommen mit ihrem Mittelstürmer, der schießt. Und Wabra hat den Ball. Wabra ist gut. Bis auf den einen Fehler beim Herauslaufen hat er sehr schöne Schüsse gehalten und hat sie vor allen Dingen nicht abprallen lassen, sondern ganz fest gehalten. Jetzt verursacht hier Reisch einen Foul. Schiedsrichter Huber aus der Schweiz gibt Freistoß für Atletico Madrid. Torentfernung etwa 25 Meter, aber sehr weit vom rechten Flügel her. Und der rechte spanische Verteidiger Revilla wird ihn treten. Aber vielleicht führt man auch auf kurzem Raum aus. Nein, da wird Adelardo zurückgeschickt, sein Halbrechter, der sie anbot. Und der rechte Verteidiger von Atletico Madrid wird weit treten. Jetzt läuft er erst an, hebt den Ball schön weich in Richtung Elfmeter vom Kopfstoß, aber abseits, klare Abseitsposition der gesamten spanischen Sturmformation und Freistoß für den Club aus Nürnberg. Ja, also insgesamt steht die ganze Partie nun unentschieden. Wir haben ja 2-1 gewonnen auf eigenem Platz gegen Atletico. Dieses eine Tor haben die Spanier aufgeholt. Unentschieden ist die Partie. Sollte es, ja ich möchte sagen, was wir als Optimisten ja wohl kaum glauben können, sollte es bei diesem Unentschieden bleiben, dann, oh, das gibt ein Foul, da ist Strehl wunderschön durchgelaufen gewesen und es wird ihm der Weg versperrt, Freistoß für den Club. Sollte es dabei bleiben, gibt es ein drittes Spiel zwischen den beiden Mannschaften am 2. Mai wahrscheinlich in Rom. Denken wir noch nicht so weit, bleiben wir im Bernabeu-Stadion von Real Madrid, in dem also unsere Mannschaft einen ganz schweren Gang zu gehen hat und mit 0-1 zurückliegt. Freistoß durch Flachenecker, auf kurzem Wege gegeben zu Engler, Engler zu Flachenecker, Flachenecker zu Strehl, der ist im 16 Meter Raum, Schuss ein, ans Außennetz. Ja, also das ist nicht Lissabon, sondern das ist durchaus ein ebenbürtiges Spiel über einige Strecken hinweg, wobei wir nicht übersehen, weil wir etwa parteiisch sein wollen, dass die Spanier immer noch die großen Ballkünstler sind und dass sie vor allen Dingen heute Fußball spielen, dass sie sich nicht auf Mätzchen einlassen, sondern dass sie richtigen Ball, einen Ball spielen, ein bisschen manchmal zu verspielt sind, aber doch in den Sturm hineingehen und das müssen sie ja, denn sie müssen ja einen Rückstand aufholen. Wir haben uns dagegen ein ganz dummes Foul erlaubt, nämlich durch Leupold, der einmal, als der Ball bereits die Seitenauslinie übertreten hatte, den spanischen Linksaußen, weil der vorher ein bisschen gehagelt hatte, richtig in die Beine trat. Das sollte er nicht tun, denn ich sagte, und ich möchte es nochmal wiederholen, Schiedsrichter Huber aus Thun aus der Schweiz ist ein ausgezeichneter Leiter, hat sich gar nichts hier vormachen lassen von den Spaniern, sondern hat alles unterbunden, wie wir das uns in Nürnberg schon gewünscht hätten. Und damit ist das Spiel bisher recht sauber geblieben. Die Spanier haben einige Mätzchen dabei gehabt, kleine versteckte Fouls, aber selbst die hat der Schweizer fast alle gepfiffen. Und dann erlaubt sie also Leupold ein so dummes, offensichtliches Foul und zieht sich nicht nur den Unwillen des Schiedsrichters, sondern auch den der Zuschauer zu. Die waren zum Teil schon auf unserer Seite, als die Spanier zu viel klein spielen. Jetzt kommt der Klub, kommt vom rechten Flügel. Engler am Ball. Engler verstolpert im ersten Versuch. Dann gibt es aber Einwurf oder Foulspiel. Es gibt Foul gegen den Fußballclub Nürnberg. Wir spielen heute mit einem eigenartigen System. Die Mannschaft ist übrigens nominell unverändert mit Wabra im Tor, aber dann mit drei, sagen wir, Spielereien. Letzter Mann hinten ist Renauer. Dann haben wir drei Abwehrspieler, nämlich Leupold, Hilfert und in der Mitte Morlock, fast wie ein Doppelstopper. Dann kommt die Läuferreihe, die spielt diesmal mit den beiden Außenläufern wie immer, Flachenecker und Reisch und in der Mitte zurückgezogen Wild und drei Angriffsspieler, nämlich Strehl in der Mitte und die beiden Außen, Engler und Dachlauer. Und Engler hat eine Menge Chancen gehabt, hat sich auch einige Male gut durchgespielt, aber dann fehlt dem früheren Berliner nach wie vor der Kopf, um richtig zu vollenden und er hatte die Möglichkeiten dazu. Auch jetzt hat er schlecht wieder in die Tiefe gespielt, Strehl kann nicht erlaufen und die Spanier kommen im Gegenstoß vom rechten Flügel mit ihrer schwarzen Perle mit Hones. Hones gibt nach innen herein zu dem Mittelstürmer, zu Juso. Juso jetzt zum aufrückenden Verteidiger, zu Revilla und Revilla bekommt einen Einwurf, jetzt schon 20 Meter auf der rechten Seite innerhalb des Raumes des 1. FC Nürnberg. Im ersten Versuch sind die Spanier geblockt worden, aber dann kommen sie ganz gefährlich in die Mitte hinein. Da ist jetzt wieder Schuss. Schuss geht weiter, jetzt wieder Nummer 6. Schuss auf das Tor, mit Spreitschritt reingegangen. Aber Silbert sehr fair und sauber und konsequent und hat abgefangen zu Morlock. Morlock treibt den Ball über die Mittellinie in den spanischen Raum. Jetzt müsste aber Dachlauer spotten. Er bleibt aber stehen, weil der Spanier dieses Manöver durchschaut hat und ihm den Weg versperrt. Dadurch muss Morlock seinen Lauf bremsen und zu Strehl nach innen spitzeln. Strehl zu Reisch und Reisch Vorlage für Morlock ist um 10 Meter zu weit. Der spanische Schlussmann hat den Ball. Und heute macht er nicht dasselbe Theater wie in Nürnberg, dass er ihn 20 Mal auftippt, ohne abzuschlagen. Und diesmal hat er gleich getreten, aber Wenau hat einen Fehler gemacht, den ersten, den ich ihm ankreiden muss. Dadurch kommen sofort die Spanier mit Juso, dem Torschützen. Der gibt jetzt noch ab zu Mendoza. Mendoza schießt, ins Tor! Ins Tor! Unwahrscheinlicher Schuss von Mendoza aus genau 17 Meter Entfernung in der halbrechten Position abgefeuert, fast aus dem Stand, aber glashart unter den Balken, unter diesen rund geschliffenen Metallbalken, denn die Torpfosten sind hier rund und nicht eckig. Da schlägt der weiße Ball im deutschen Tor ein zum 2:0 für Atletico Madrid. Wir liegen insgesamt gerechnet mit einem Tor im Rückstand und nun kann vielleicht doch noch einmal die gewaltige Lawine der rot-blauen Spieler auf uns zurollen, wenn wir jetzt nicht die Nerven behalten. Aber da gibt es Foulspiel. Verstillen von Flachenegger, der nach dem Anstoß ankurbeln wollte. Und Freistoß genau von der Mittellinie aus für den deutschen Pokalmeister. Ja, ein Spiel, das wirklich nicht schlecht für uns aussah. In dem wir also langsam schon fast zu Optimisten geworden waren, als wir merkten, dass die Spanier sich verzettelten und dass ihnen ein bisschen die Lust verging am Spielen, weil sie sehr konsequent gedeckt wurden. Und weil unsere Mannschaft ihnen gründlich das Konzept verdarb und das 0:0 hielt bis zur letzten Sekunde in der ersten Halbzeit. Aber dieser eine Treffer hat den Spaniern Aufsicht gegeben. Jetzt kommen sie vom linken Flügel. Oh, das ist gefährlich, aber Wabra ist draußen und hat ihn. Wenn uns doch bloß ein Tor gelingen wollte. Und wir hatten zwei große Möglichkeiten dazu, sogar in Führung zu gehen. Wie anders hätte dieses Spiel schon laufen können. Aber jetzt müssen wir wieder stürmen und wir kommen mit Strehl. Strehl ist hinüber, wird gefault, Freistoß für den Klub. Zu dritt sind sie auf den Nürnberger Sturmführer losgegangen und haben ihn umgelegt, ohne dass sie ihn deswegen verletzt haben. Aber sie haben ihn richtig mit ihren Körpern den Weg verstellt. Und damit gibt es also Freistoß, der zu weit entfernt ist, um direkt zu schießen für Flachenegger. Er gibt auf kurzem Weg wieder zu Engler. Engler hat den Ball, hebt ihn jetzt nach innen. Kopfballversuch von Wild und abseits ist, glaube ich, nein, es ist nicht gepfiffen. Hier ist irgendein Zuschauer mit einer Trillerpfeife, die der des Schiedsrichters sehr ähnlich ist. Und ein paar Mal sind beide Spielerformationen schon stehen geblieben, weil sie dachten, das Spiel sei unterbrochen. Jetzt aber kommen die Spanier. Jetzt ist keine Unterbrechung da, aber es gibt Eckball. Hilfert hat sehr, sehr viel Mühe mit diesem schwarzen Mann am rechten Flügel, mit Hones, der schon der beste Mann in Nürnberg war und auch dort der fairste Spieler war und heute wieder alle Register seines unwahrscheinlichen Könnens sieht und den Nürnberger immer wieder versetzen will, der nur durch einen unwahrscheinlichen Einsatz ihn halten kann. Und diesmal sehe ich gerade sogar durch ein Foulspiel, er muss ein bisschen gehalten haben, Hilfert, Nürnbergs linker Verteidiger. Denn es gibt einen Freistoß für Atletico Madrid, wieder vom rechten Flügel her. Etwa eine Entfernung von 20 Metern, da will man jetzt täuschen, aber da muss doch nach innen gespielt werden. Oh, da versuchte Hones sich hineinfallen zu lassen, so ähnlich wie Uwe Seeler, und den Ball aus der Luft zu nehmen, aber er streift über seinen Fuß hinweg in die Nürnberger Abwehrformation hinein und dann aber wird schlecht abgespielt von Morlock und dadurch kommt schon wieder Atletico, kommt mit Mendoza, Mendoza weiter zu Juso und Einwurf neben der Nürnberger Eckfahne vom linken Flügel. Na, nun merken sie selbst daheim, wie es hier brennt, wie gefährlich das jetzt wird. Und jetzt haben die Spanier ihre Nervosität, die aufkam, in den blau-roten Reihen zum Schluss der zweiten Halbzeit verloren. Das ist ja klar, gestreckter Fuß, das gibt's doch, muss doch einen Freistoß geben, aber er schießt mich da nicht gepfiffen und dadurch wurde es sehr gefährlich, aber Wabra hat gehalten. Reisch im Dribbling, am ersten, am zweiten vorüber zu Morlock. Morlock jetzt steil zu Strehl und da ist eine Fußspitze der Spanier bei, die von der Mittellinie zurückgibt zum eigenen Torwart. Und hören Sie, das objektive Publikum, vor dem wir uns alle so gefürchtet hatten, das zwar südländisch begeistert sein kann, aber dass so etwas nicht bei der eigenen Mannschaft sehen will, dass die Bälle so weit zurückgespielt werden. Das legen Sie als Angst, als Unvermögen aus und das wollen Sie nicht haben. Man will, dass gespielt wird. Da ist Strehl wieder ein bisschen gehakelt worden, er kommt zu Fall, scheint sich sogar verletzt zu haben, er bleibt liegen im Anstoßkreis, die Spanier stürmen aber, das Spiel läuft weiter. Hones als Rechtsaußen am linken Flügel im Ballbesitz, jetzt von Flachenegger gestört, bringt nach innen, sehr steil, da ist Wenauer, denn das Leupold gegrätscht, hat den Ball, Kopfball, jetzt noch einmal Mendoza und Wabra, Wabra hat ihn. Jetzt ist abgepfiffen, Schiedsrichter Huber hat richtig das Spiel erst einmal laufen lassen, Strehl lag am Boden, steht jetzt erst wieder auf. Und dadurch läuft das Spiel noch immer weiter. Es ist nicht abgepfiffen worden. Das war wieder diese ominöse Trillerpfeife, die uns hier alle täuscht. Und der Club greift an mit Flachenegger. Flachenegger 30 Meter, 40 Meter Lauf zu Strehl. Strehl am ersten, am zweiten vorüber, am dritten vorüber. Eins und jetzt noch einmal zurückgegeben zu Flachenegger, aber um einen Schritt zu weit. Rode ist da. Flachenegger setzt sie ein, bringt dadurch weiter mit letztem Einsatz den Ball bis zu Engler. Engler spielt an der Linie entlang zu Morlock. Morlock stoppt den Ball, gibt zu Engler. Engler ist am Spitzeneck des 16-Meter-Raums, trägt den ersten aus der spanischen Mannschaft, gibt nach innen und zu weit nach innen, ja. Ich sag, der Abschluss fehlt beim früheren Berliner. Dann, wenn er so schön einen Trick ansetzt, mit dem er immer Erfolg hat, mit dem er sich völlig frei spielt, dann muss er mal schauen und Ruhe bewahren und den richtig postierten eigenen Mann mit der Vorlage finden. Aber das machen die Spanier. Mit Tonis kommen sie. Vorteil nach dem Foulspiel war von Hilpert. Sie sind schon im 16-Meter-Raum des Clubs mit Juso. Juso versucht zu tricksen. Das ist voll. Ja, der links außen. Und es geht weiter. Da pfeifen die Spanier. Sie wollen es nicht, aber das war nie einer. Da ist der spanische links außen gefallen und nicht gefault worden, nicht zu Fall gebracht worden. Und die Nürnberger konnten angreifen, aber waren selbst zerstört. Weil sie nicht wussten, ist gepfiffen worden. Und nun hören sie das Publikum. Ja, da gehören Nerven zu, um hier zu bestehen in diesem Stadion. Und wir haben Deutsche, die hier in Madrid leben, gefragt. Hier ist noch jede Mannschaft untergegangen. Hier hat man sie kaputt gespielt in diesem Stadion, rein nervenmäßig. Und die Nürnberger hatten sich so wacker gehalten, hatten die erste Viertelstunde wunderbar überstanden und hatten dann mitgespielt und lassen sich durch ein so durchaus vermeidbares Tor wieder aus dem Spielrhythmus, den sie endlich gefunden hatten, herauswerfen. Die Spanier mit Mendonça. Mendonça, der wiederum einen Trick zu viel macht. Aber dann macht auf der anderen Seite Engler das Gleiche. Er versucht nochmal zu tricksen, anstatt abzuspielen und gibt wieder Mendonça den Ball. Der hat ihn, gibt nach innen herein. Oh, jetzt wird es schon wieder gefährlich. Wieder Juso da schießt über das deutsche Tor. Über das Tor. Eine Viertelstunde etwa ist gespielt in der zweiten Halbzeit. Hier im Semifinalspiel in Madrid zwischen dem Titelverteidiger Atletico und dem Fußballclub Nürnberg. 2:0 führt die spanische Mannschaft, die damit insgesamt mit einem Tor vorn liegt und, wenn es dabei bleibt, also uns aus dem Pokal werfen würde. Wir sind trotz alledem froh, dass unsere Mannschaft einigermaßen hier bestehen konnte, dass sie durchaus nicht schlecht gespielt hat und dass es überhaupt ein ansehnliches Spiel geworden ist, in dem Fußball gespielt wird. Wenn auch die Spanier jetzt wieder gefault haben, und zwar wieder Strehl, der natürlich ganz vorgeschoben ist, oft genug alleine es versuchen muss, da ich Ihnen ja erzählte, in welcher Konzeption die deutsche Mannschaft spielt. Freistoß von Reich, da wird schon wieder gehalten, diesmal wild, wild aber behält den Ball, schießt aus der Drehung am Tor vorbei. Ja, mit drei Angriffsspielern ist es natürlich gar nicht anders möglich, als dass der Einzelne, der dort den Ball bekommt, ein bisschen versucht, auf eigene Faust etwas zu riskieren, den Ball erst einmal zu halten, ihn unter Kontrolle zu bringen, einen Mann, wenn möglich, zu umspielen, um dann einen freien Raum zu schaffen für einen der beiden anderen vornstehenden Nürnberger Stürmer. Aber das ist ein Spiel, was nicht nur Nerven, sondern was auch viel Kraft kostet. Denn immer wieder müssen ja die beiden Halben, die also praktisch mit Abwehrspieler sind, wenn es brennt, also wenn unser Sturm nach vorn geht, ebenfalls die halbe Spielfläche überlaufen, um sich in das Sturmspiel einschalten zu können. Strehl nimmt diesmal den Ball, nimmt ihn wunderschön herunter, gibt weiter jetzt zu Morlock. Morlock gibt nach innen rein zu wild, aber um einen Schritt wieder zu scharf. Und Jones ist im eigenen 16-Meter-Raum und schlägt den Ball wieder zurück. Foulspiel von Juso. Und ich glaube, diesmal zeigt Schiedsrichter Huber falsch. Das hat er tatsächlich getan. Es war ein klares Foul, ein Unterstellen beim Kopfballversuch von Flachenegger. Ein Foul von Juso, der jetzt allerdings wirklich umgesäbelt wird von Wehnauer. Aber immer noch ziemlich weit vom eigenen 16-Meter-Raum entfernt. Gibt es also einen Freistoß? Nein, es gibt gar keinen. Es gibt einen Einwurf für Atletico Madrid. Aber die Spanier kommen, heben in Richtung Elfmeterpunkt. Abseitsposition könnte das fast sein. Nein, es ist Eckball. Der Kopf von Hilpert geht hinein und lenkt den Ball zur Ecke. Dritter Eckball für Atletico. Zwei hat der Club gehabt. Also das Spiel ist wirklich immer wieder gespielt worden. Man hat also nicht die Bälle hier planlos weggeschlagen, auch die deutsche Abwehr nicht. Selbst wenn sie unter Druck stand, hat sie versucht, den Ball unter Kontrolle zu bringen und ihr Spiel zu finden. Eckball aber von rechts und den wird der halbrechte Adelardo treten. Die Nummern, die Rückennummern sind sehr klein bei den Spaniern. Ich sehe sie von meinem Standpunkt aus kaum, aber da ist der Ball nach innen. Zwei Spanier versuchen zu köpfen. Dann aber ist Flachenegger mit dem Kopf hochgegangen. Ein Morlock war es, hat erst Ball herausköpfen können. Trotzdem kommen die Spanier, schießen Wehnauer auf den Rücken, dessen Abpraller ist im Aus. Und es gibt Einwurf, 30 Meter von der deutschen Eckfahne auf der linken Seite entfernt für Atletico Madrid. Durch den aufgerückten Verteidiger Rodriguez. Rodriguez jetzt zum Linksaußen zu Collier. Und diesmal ist der Fuß zu hoch von Flachenegger. Foulspiel und damit Freistoß für Atletico. Collier, dieser etwas exzentrische, aber sehr schnelle und gefährliche Linksaußen, wird treten. alles steht im 16-Meter-Raum des Clubs versammelt. Da kommt der Ball flach und gefährlich nach innen. Abpraller ist da, zum Fuß von Morlock. Morlock aber kommt nicht weiter mit dem Ball, gibt zurück jetzt zum eigenen Tor. Und da ist Barbara ziemlich spät draußen, sodass Hoeneß noch einmal, der einen Riecher für brenzlige Situationen hat, dazwischen. Aber er kann nur stören. Barbara hat trotzdem den Ball aufgenommen, wirft ihn mit der Hand zu Engler. Engler zu Strehl. Strehl noch einmal zu Engler heraus, bekommt den Ball sofort wieder. Man läuft über die Mittellinie. Der blonde Angriffsführer aus Nürnberg nach innen noch einmal zu Engler. Engler wieder zu Strehl. Strehl am Elfmeterpunkt und zwei Spanier. Das ist zu viel. Wenn er einen aussteigen lässt, ist der zweite da und hat den etwas zu weit weglaufenden Ball, wie das ja so üblich ist beim Dribbelversuch, schon da und schlägt ihn meistens sofort wieder heraus. Die Spanier vom linken Flügel her mit Mendonça. Mendonça im Trickversuch ist glücklich vorbeigekommen an Flachenecker. Flacheneckers Ball auf den linken Flügel. Nein, vom Flachenecker, der Abpraller ist auf den linken Flügel gegangen zu Kolja. Der versucht ja zu tricksen. Er ist schon im 16 Meter Raum vor sich. Ja, kein Foulspiel, nein, Eckball. Man hat Angst, wenn die Spanier so in unseren eigenen 16 Meter Raum mit dem Ball am Fuß eindrängen, dass sie dann darauf ausgehen, einen Elfmeter zu provozieren, dass sie sich in Techtelmechtel einlassen. Und ich sagte Ihnen ja, dass Leupold schon einmal die Nerven völlig unnötigerweise hier verlor, als überhaupt keine Gefahr bestand, hat das außerhalb des Spielfelds sogar gemacht und nachgeschlagen. Wenn das einmal im 16-Meter-Raum passiert, dann ist bei der Konsequenz des Schweizer Unparteiischen sofort ein Elfmeter fällig. Jetzt gibt es Kopfstoß über das deutsche Tor. Nach wie vor 2:0 für Atletico und Abstoß durch Wabra ausgeführt auf kurzem Weg bis zu Wild. Wild nimmt den Ball sehr schön jetzt unter Kontrolle, führt ihn an einem Spanier, an einem Außenläufer vorüber und gibt zu Strehl und der macht das Gegenteil von schön. Er lässt den Ball abprallen zu Griffer, diesem gefährlichen Stopper, der heute auch der Raubeinigste wieder war und selbst schon eine Verwarnung auf dem Zettel zu stehen hat, genau wie Leupold. Er hat zwei, dreimal den Nürnberger Mittelstürmer umgelegt. Einwurf für Atletico Madrid von der Mittellinie aus am linken Flügel. Geworfen zu Mendonça, der lässt abprallen. Das ist schon ein sehr pomadiger, ein bisschen eingebildeter Spieler. Nachdem ihm nun auch noch dieses Tor, dieser Sonntagsschlag unter den Querbalken geglückt ist, da spielt er überhaupt nur noch aus dem Stand. Und dadurch kommen die Nürnberger, die sehr eifrig sind, dazwischen mit Flachenecker. Der läuft über die Mittellinie hinweg und da ist Handspiel. Dadurch kommt Morlock nicht nach, absichtliches Handspiel, was sogar eine Verwarnung einbringen müsste. Aber das unterlässt Schiedsrichter Huber und daraufhin haben es die Spanier auch schon dreimal versucht. Also Freistoß fast von der Kante des Anstoßkreises schon im Raum der Spanier für den Fußballclub Nürnberg. Weitergegeben und Foulspiel, ja, da wird Wild ganz klar gehalten, sogar mit den Händen festgehalten. Und Freistoß aus einer Entfernung, schätzungsweise, lassen Sie mich schauen, 20, 25, 26 Meter. Vielleicht riskiert Flachenecker aus dieser Entfernung schon einen Überraschungsschuss. Einen mächtigen Bums hat der Gustl ja als Außenläufer vom Fußballclub Nürnberg, weil jetzt kann er noch gar nicht schießen, denn es steht ein Spanier vor dem Ball nur 3 Meter entfernt. Und der Schweizer muss hingehen und schreibt ihn auf. Er lässt sich das gar nicht bieten, diese Zeitverzögerung, diese Spielverzögerung. Er schreibt den spanischen Spieler auf, der trotzdem stehen wird, obwohl er weiß, dass er jetzt bereits eine Verwarnung weg hat. Und es kann nicht geschossen werden, denn jetzt kommt noch ein Spanier, nämlich Kolja, hinzu und versucht zu reklamieren. Also jetzt fangen die Mätzchen an, das ist sehr schade. Jetzt kommt der Schuss von Flachenecker in die Mauer hineingeknallt, ist er. Bleibt hängen, kommt bis zu Reisch. Reisch auf den rechten Flügel. Engler muss zurücklaufen um 20 Meter, um den etwas schlecht geschlagenen Ball zu holen. Strehl soll ihn bekommen, aber er ist zu scharf von Engler geschlagen. Er rutscht durch die Füße des Mittelstürmers in die spanische Verteidigung hinein und hinten braucht Wenauer nicht zu spotten. Auch die Vorlage für den einzig vorn stehenden spanischen Stürmer ist viel zu scharf. Adelardo kann diesen Ball gar nicht bekommen. Barbara hat ihn sich geholt und wirft heraus auf den Flügel. Von Leupold weiter bis zu Strehl. Strehls Vorlage ist zu durchsichtig, die kommt nicht zu Engler. Die Spanier sind da zu schnell, vor allen Dingen im Angriff. Viel zu heftig, da kommen sie immer um eine Fußspitze eher an den Ball als unsere Stürmer, die auch viel zu viel stehen. Da ist jetzt Kolja am linken Flügel losgezogen wie Hento, der Madrider, der Realstürmer. So nimmt er den Ball unter Kontrolle, versucht an Leupold vorbeizustoßen, aber Leupold bleibt bei ihm und stört ihn zumindest. Dadurch kommt aber Mendonça. Mendonça kommt zu Hilfe und die Nürnberger haben den Ball aus dem eigenen 16-Meter-Raum herausgebracht. Von Morlock zu Strehl. Strehl in der halbrechten Position, lässt sich schön anspielen, geht weiter wieder zu Morlock. Morlock lässt vorbeilaufen, den Ball bis zu Reisch. Der ist genau jetzt am Anstoßpunkt und geht wieder zu Morlock. Jetzt greift der erste FC Nürnberg an und kommt in den Raum der Spanier hinein, aber die Vorlage von Morlock ist zu kurz. Die kann Strehl nicht kriegen. Griffer ist schneller und schlägt heraus bis zu Hoeneß. Hoeneß macht einen Trick, lässt dadurch den zu heftig nachlaufenden Wild erst einmal aussteigen. Dann spielt er aber in die Beine von Engler hinein. Engler holt sich sehr schnell den Ball, gibt ihn jetzt noch immer nicht ab, sondern wartet erst und dann schlägt er ihn in die Spanier hinein. Was macht denn Bus, der Nürnberger rechts außen? Wo hat er seinen Kopf? Als dass er mal schaut, da stand Flachenecker 5 Meter neben ihm, völlig frei, um sich anspielen zu lassen. Und dann hätte ein neuer Kombinationszug aufgebaut werden können in den Nürnberger Reihen. Und der Berliner vergibt die Möglichkeit, indem er einfach blind nach vorn jagt. Aber Flachenecker hat sich den Ball geholt, gibt ihn weiter zu Wild. Wild gibt noch einmal zu Flachenecker. Flachenecker ist jetzt schon drüben bei den Spaniern, sucht einen eigenen Mann. Am rechten Flügel ist es Engler. Engler stoppt sich den Ball, wartet jetzt erst, dass sich jemand freistellt. Strehl kommt zu Hilfe. Da gibt Engler aber wieder nach innen. Morlock wollte mit dem Kopf voran und hat den Arm zu Hilfe genommen. Ja, Maxl ist mit dem Arm unter den Rücken des Spaniers gefahren und hat ihn ein bisschen weggedrängt, weil er sonst nicht herankommen konnte. Und der Schiedsrichter hat es sofort bemerkt, gibt Freistoß für Atletico Madrid. Noch etwa 23 Minuten sind zu spielen, 2:0, also um ein Tor zu viel, wenn wir von unserer Warte aus das Spiel betrachten. Die Spanier haben einen Torvorsprung insgesamt gesehen und kommen vom rechten Flügel mit vorne. Der schießt, jetzt schießt er weit am Tor vorbei. Na gut, los gut für unsere eigene Mannschaft, denn wir haben gesehen, wie dieser schwarze Rechtsaußen von Atletico schießen kann, als er das einzige spanische Tor in Nürnberg sehr, sehr genau markierte. Ja, wenn uns nur ein Tor gelingen könnte, aber wir sind jetzt nicht mehr so konzentriert wie in der ersten Halbzeit. Wir haben ja auch nicht mehr dieses ruhige Gefühl von 0:0 im Rücken, das uns natürlich stärkte und das natürlich eine absolute Sicherung für uns war, weil wir wussten, jetzt müssen wir die Spanier immer wieder kommen. Aber jetzt liegen wir mit einem Tor im Rückstand und dadurch ist unsere Ruhe, die wir gefunden hatten, wieder dahin. Trotzdem kommen wir vom rechten Flügel. Der Nürnberger Club greift an. Ach, was machen Sie denn da hinten? Ja, so was Primitives durch Rodriguez. Strehl geht wunderschön leicht vorbei, Rodriguez läuft ihm nach, springt ihm auf den Rücken und reißt ihn mit beiden Händen. Ich übertreibe nicht, meine Damen und Herren daheim in Deutschland, mit beiden Händen reißt er den Nürnberger Mittelstürmer zu Boden, sodass er auf den Hinterkopf schlägt und der Spanier bekommt eine Verwarnung notiert. Also Schiedsrichter Huber ist konsequent, seien wir froh drum, dadurch ist dieses Spiel ja Gott sei Dank ganz anders gelaufen als in Nürnberg. Aber leider nicht ergebnismäßig. Freistoß ist ausgeführt. Strehl ist schon mit dem Ball im 16-Meter-Raum. Könnte jetzt wenigstens eine Ecke erzwingen. Aber wieder, oh, da halten die Spanier schon wieder. Und jetzt hat Schiedsrichter Huber nicht sehen können. Dann da stand ein Spanier genau vor ihm. Und dadurch hat er nicht gesehen, dass der Nürnberger von hinten wieder weggezogen wurde. Und dadurch nicht mehr an den Ball kommen konnte. Er konnte nicht nachlaufen. Aber die Spanier sind jetzt überhastet, als sie mit drei Mann gegen zwei Nürnberger Abwehrspieler kommen. Da ist Lenauer, der Schnellere, und hat den Ball. Gibt weiter bis zu Flachenecker. Flachenecker zu Reisch. Reisch wieder hinüber in den spanischen Raum hinein. Stoppt den Ball, nimmt ihn unter Kontrolle. Gibt nach links heraus bis zu Wild. Nein, er trickst nur. Er täuscht und täuscht die Spanier und uns. Hat den Ball noch immer, der Nürnberger Außenläufer. Jetzt in die Tiefe hinein, aber Engler läuft gar nicht hin. Er stört auch gar nicht, der Nürnberger rechts außen. Selbst wenn er sieht, es ist aussichtslos, ich kriege den Ball wahrscheinlich nicht mehr. Aber wenn ich dann wenigstens störe, dann habe ich doch etwas getan, dass die Spanier nicht in Ruhe aufbauen können. Aber so kommen sie schon wieder und wir haben Glück, dass da Adelardo einen Schritt zu schnell nach innen gehen, ein Jusoba ist und Flachenecker sich den Ball holen kann. Flachenecker zu Wenauer, Wenauer jetzt zu Wild. Wild aus der eigenen Deckung jetzt heraus auf den linken Flügel zu Dachlauer, den man heute sehr vernachlässigt hat. Der kleine Nürnberger links außen hat sehr schön weitergespielt bis zu Wild. Wild versucht jetzt gegen zwei Mann sich durchzusetzen, wird von Hoeneß genommen, aber bleibt immer noch am Ball, geht jetzt wieder rein zu Wild. Wild muss jetzt schauen, Nerven behalten zu Morlock. Morlock ist am 16 Meter rum, herübergespielt bis zu Engler, Engler wieder zu Strehl. Strehl hat noch immer den Ball, läuft jetzt gegen drei Mann an, gibt daraus auf den Flügel, Engler ist durch, schießt aber über das Tor. Er schießt jedes Mal aus einem unmöglich spitzen Winkel der Berliner. Anstatt schön hereinzuheben, da standen Morlock, Wild und Dachlauer am 6 Meter Raum und hätten eine Chance gehabt zum Töpfen. Das ist eine absolute Nervenfrage. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Der Berliner macht das nicht etwa der frühere Berliner, der Nürnberger rechts außen aus Bockigkeit, sondern es gehen ihm einfach die Nerven durch. Er hat diese Nerven nicht, diese starken Nerven, um, wenn er so völlig frei in Ballbesitz ist im 16-Meter-Raum, auch noch etwas daraus zu machen. Freistoß gibt es für Atletico Madrid in der eigenen Hälfte. Von Mendonça weitergespielt noch einmal zu Juso. Juso zu Mendonça. Mendonça gibt jetzt wieder in die linke Verbindung hinein zu Adelardo. Adelardo will nach innen kommen und da steht Wenauer. Wenauer, der bis auf diesen kleinen Schnitzer, den ich erschilderte, eine ganz feine Leistung hier zeigt. Der ganz sicher ist der Nürnberger Stopper und an dem sich eigentlich andere noch ein Beispiel nehmen können, zumindest aufrichten könnten, um ruhiger zu werden, hat weitergegeben jetzt bis zu Engler. Engler läuft 20 Meter, 30 Meter, jetzt nach innen gespielt zu Strehl. Strehl aber von zwei Mann abgeschirmt, kommt wieder zu Fall, aber diesmal kommt er wirklich zu Fall und wird nicht gebracht. Und dadurch ist diese Möglichkeit dahin. Die Spanier im Gegenstoß. Glück haben sie gehabt, ein Abpraller bleibt bei einem spanischen Spieler hängen. Der läuft jetzt in eine Abseitsposition. Das ist Abseits. Naja, der Ball ist zwar im Tor, aber da hat Fabra gar keine Bewegung mehr nachgemacht. Den hätte er außerdem gehalten. Ganz klare Abseitsposition. Um 3 Meter stand der Spieler in einem Abseits, als er den Ball bekam. Die Nürnberger Abseitsfalle klappt sehr gut. Das hat einige Male schon so ausgesehen wie jetzt eben, dass die Spanier ganz allein da stehen und dann den Ball bekommen. Und sie wundern sich dann auch noch außerdem, wieso das denn überhaupt gepfiffen werden kann. Ein weiterer Abschlag von Wabra läuft hinüber auf den Nürnberger rechten Flügel. Von dort aber von einem Spanier über die Linie gedrückt. Einwurf durch Engler. Engler weiter zu Wild. Wild gibt etwas unnötigerweise weit zurück jetzt zu Flachenecker. Flachenecker aber bringt den Ball wieder nach vorne auf den eigenen rechten Flügel zu Engler. Engler jetzt in die Tiefe zu Morlock. Morlock lässt abprallen, aber das ist zu kurz, ja. Jetzt hat er sogar Zeit gehabt, der Nürnberger Halbrechte, der älteste Spieler auf dem Platz, den Ball noch einmal zu stoppen und erst zu schauen. Aber er hat ihn direkt weiter passen wollen und da war er um einen Meter zu kurz. Und die Spanier sind im Gegenstoß schon wieder in der Nürnberger Hälfte. Mendonza hat den Ball. Auch er ist ein Dunkelhäutiger. Er hat den Ball schön weitergegeben zum anderen Dunklen, zu Hones, der wunderschön aussteigen muss durch Lenauer. Kein Foulspiel. Und Schiedsrichter Huber zeigt auch immer weiter Spiel. Das war ganz klar und ordentlich gespielt. Die Spanier haben ja drei Ausländer in der Mannschaft. Sie haben Griffer, diesen harten Stopper. Er ist ein Argentinier. Dann Hones, den besten Techniker am rechten Flügel aus Neuguinea. Und außerdem noch Mendonça, auch einen dunkelhäutigen Halbstürmer. Er kommt aus Portugal. Und er hat jetzt neunmal den Ball, ist schon am 16-Meter-Raum und macht wieder einen Trick zu viel. Flachenecker hat ihm das abgeschaut. Drei, vier Mal hat ihn jetzt schon der Nürnberger rechte Läufer aussteigen lassen. Gibt den Ball jetzt zu Engler, der ist ganz allein gegen vier spanische Abwehrspieler. Gibt den Ball aber weiter bis zu Morlock, der jetzt erst auffolgt. Morlock auf den linken Flügel, das ist schon wieder sehr durchsichtig, aber Dachlauer hat noch immer den Ball. Jetzt muss er aufpassen, wenn er schießt wieder. Jetzt vergeben wir die guten Möglichkeiten, doch noch ein bisschen weiter zu spielen. Indem wir also Gewaltschüsse hier versuchen. Und außerdem sind das harmlose Roller, die einen so erstklassigen Schlussmann wie Marina Betia gar nicht bezwingen können. Er hat ja ganz andere Sachen gehalten in der ersten Halbzeit. Diesen Gewaltschuss von Flachenecker, den er auf der Linie noch festhielt. Und dann den Ball, den er nicht einmal mehr halten konnte, den er abprallen lassen musste, als Strehl aus etwa 14 Meter Entfernung aus halbrechter Position losgeknallt hatte. Jetzt gibt es einen Freistoß für die Spanier, genau vom Mittelanstoßpunkt aus. Der ist weitergespielt worden und da ist Foulspiel von Morlock dabei. Ja, das gibt einen ganz klaren Freistoß für die Spanier. Der Spanier bleibt doch nochmal am Boden liegen. Jetzt spielen sie also auch schon auf Zeitverzögerung. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie, meine Damen und Herren in Deutschland, die Sie von Anfang an unserer Reportage, also von Beginn der zweiten Halbzeit an, mitgehört haben, um Verständnis bitten, dass ich jetzt noch einmal zusammenfassen muss, denn ein Teil der anderen Stationen in der Bundesrepublik Deutschland schaltet sich erst jetzt ein. Und deshalb muss ich also den Hörern, die jetzt kommen, noch einmal erklären, was sich hier getan hat. Hier ist das Bernabeu-Stadion von Real Madrid mit der letzten Viertelstunde dieses Semifinalspiels im Europacup. Und es sieht so aus, als sollten die Chancen für den deutschen Pokalmeister dahin sein, obwohl er eine zum Teil sogar ebenbürtige Partie in der ersten Halbzeit geliefert hat. Er liegt mit 0-2 im Rückstand gegen den Pokalverteidiger Atletico. Eine Führung, die die Spanier zum Teil wohl verdient haben, die aber doch sehr, sehr unglücklich für den Nürnberger Club zustande gekommen ist. Denn wir haben in der ersten Halbzeit nach anfänglicher Nervosität uns sehr schön gefunden gehabt, hatten mitgespielt und hatten sogar einige gute Chancen durch Strehl und durch Flachenecker herausgespielt gehabt. Wir kamen aber 10 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff, als wir sogar ein bisschen am Drücker waren, den ersten Treffer reingefunkt. Und zwar ein Tor, das vermeidbar war, als man zu spät eingriff, Wabra dann weit aus dem Tor war und der Ball hereingehoben wurde. Da konnte er durch Mittelstürmer Juso mit Kopfball unter den deutschen Querbalken gelenkt werden. Das 1-0 also in der Pause für Atletico Madrid und dann die bisherige 2-0-Führung in der 54. Minute durch den dunkelhäutigen Portugiesen, durch Mendonça, der einen herrlichen Schuss aus 16, 17 Metern Entfernung knapp unter den Balken schießt. Da gab es nichts zu halten, aber jetzt kommt Engler, ist schon wieder am zwei Spaniern vorüber und wird jetzt mit der Hand, ja, da reklamiert der Berliner Hand, er soll da jetzt bei dem Ball nachlaufen. Was ist denn das los? Warum bleibt er denn stehen bei solchen Sachen? Erst wird bei ihm unter anderen Nürnbergern reklamiert, anstatt man versucht, einen Ball, den die Spanier noch gar nicht wieder unter Kontrolle hatten, zu holen. Da glaubt man, nun müsste doch der Schiedsrichter pfeifen. Wenn er es nicht tut, dann hat man doch wenigstens sich den Ball geholt und kann selbst weiterspielen. So aber kommen schon wieder die Spanier, die also jetzt insgesamt gerechnet aus beiden Spielen zusammengezählt mit einem Tor in Führung sind und damit, wenn es dabei bleibt, in die nächste Runde, also ins Finale kommen. Und wir müssen dann also aussteigen. Die Spanier greifen noch an, aber da ist Adelardo wieder gescheitert an Flachenecker, denn diesmal an Reisch. Reisch gibt zu Flachenecker. flachen Ecke, aber bekommt sogar einen Freistoß zugesprochen, der jetzt von Wenauer ausgeführt werden kann. Wir haben noch etwa 13 Spielminuten hier vor 100.000 Zuschauern im lichtüberfluteten Bernabeu-Stadion in Madrid und eine herrliche Stimmung ist. Nur die Spanier wollen natürlich die eigene Mannschaft mehr spielen sehen, aber so großartig ist sie ins Spiel nicht hineingekommen. Auch sie musste sich mehr oder weniger auf Einzelaktionen verlassen. Da hat eben Höper den Ball sehr mühevoll erst nur zum nächsten Mann gebracht, und zwar zu Dachlauer, der sehr fleißig zurückgelaufen war und damit dem eigenen Verteidiger zu Hilfe kam. Der geht weiter bis zu Wild. Man ist über die Mittellinien weg und auf dem linken Nürnberger Flügel im Raum des spanischen Teams. Höper ist mit nach vorne gegangen. Wir greifen also an, zu Dachlauer. Dachlauer von zwei Mann jetzt abgeschirmt. Da ist Wild vorbei, jetzt muss er sogar schießen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Er schießt einen Spanier an. Zu dritt sind sie da und verbauen dem Nürnberger Halbstürmer den Weg. Da gibt es kein Durchkommen und da gab es auch kein Abspielen mehr. Da konnte man also nichts anderes machen, als einen Gewaltschuss versuchen, und der prallte von den spanischen Körpern ab. Die Spanier, die Atletico-Spieler vom rechten Flügel mit Jones. Jones über die ganze Breite des Spielfeldes, eine 50-Meter-Vorlage für Adelardo. Adelardo ist schon wieder am 16-Meter-Raum vom linken Flügel her. Spitzelt den Ball nach innen, Kopfball erst einmal von Wenauer. Wenauer weiter zu Morlock. Morlocks Ball aber kommt nicht zu einem eigenen Mann. Da ist der Außenläufer, da rückt Amador auf. Amador weiter zu Mendonzon. Mendonza ist Gott sei Dank für uns immer noch so pomadig, dass er erst einmal wieder einen Nürnberger anschießt. Dann aber sind die Spanier drüben trotzdem am rechten Flügel im Ballbesitz. Dann setzt sich Hilpert ein, Flachenecker kommt zu Hilfe. Hilpert hat den Ball, läuft aus der eigenen Deckung jetzt heraus, gibt auf den Flügel zu Engler. Engler lässt den Ball direkt abprallen bis zu Strehl. Strehl auf den rechten Flügel zu Engler. Der sportet jetzt, der Berliner, der frühere Berliner ist am 16-Meter-Raum schon auf der rechten Seite angekommen. Versucht einen Trick, jetzt muss er einen Eckball machen. Mehr kann er nicht mehr tun, er verliert den Ball. Das ist so deutlich zu sehen, und das muss auch er als Fußballspieler wissen, dass er aus so einem abgeschirmten Winkel genau an der Eckfahne stehen gar nicht mehr heraus kann. Und er wollte trotzdem tricksen, anstatt einfach den Ball gegen des Gegners Fuß zu schießen, damit er zur Ecke prallt, dann haben wir doch eine Chance, im Ballbesitz zu bleiben. Das Spiel ist unterbrochen in diesem Augenblick. Die Spanier fangen jetzt also mit den Verzögerungsmätzchen an, obwohl sie das also im Spiel sonst nicht oder kaum getan haben. Aber sie führen ja insgesamt gesehen mit einem Tor. Und jetzt wollen sie also diesen knappen Vorsprung über die Zeit retten. Dieses 2:0 ist durchaus ein gutes Ergebnis für den deutschen Pokalmeister, der in der Hölle dieses Fußballplatzes vor 100.000 hier durchaus die Feuerprobe bestanden hat. Und der, wenn er ein Quäntchen Glück gehabt hätte oder wenn man in dem entscheidenden Moment wirklich aufgepasst hätte, wenn man da nicht ein bisschen nachlässig schon auf den Halbzeitpfiff gewartet hätte, mit 0:0 schon in die Kabine gekommen wäre, und dann wäre das Spiel vielleicht ganz anders gelaufen. Denn die Spanier waren im letzten Drittel der ersten 45 Minuten sehr, sehr nervös geworden, und wir hatten gespielt. Wir kommen auch jetzt. Der Fußballclub Nürnberg greift an mit Wild. Wild zu Dachlauer, der spitzt durch die Füße. Da ist Morlock am Ball. Jetzt schießen. Am Tor vorbei. Diese Schüsse, so wie der eben von Morlock, sind nicht mit letzter Konsequenz geführt. Das ist so, als ob man selbst gar nicht einen Funken Hoffnung hat, dass ein solcher Schuss einmal einschlagen könnte. So hat Morlock den Ball mehr gestupst, als dass er ihm vollgetreten hätte, obwohl er einen Raum von 3 Meter frei vor sich hatte. Der Abstoß bleibt genau im Anstoßkreis bei dem Ballkünstler Reischengen, der den wunderschön, und das mögen auch die Spanier, da gibt es sofort ein bisschen Applaus, weil man so etwas liebt, wenn einer gekonnt den Ball herunterzieht. Im Gegensatz macht das, auf der Gegenseite macht das allerdings Adelardo ebenso schön, und Reisch spielt dann faul, zieht ihm die Füße weg, ohne dass deswegen gleich der Spanier so liegen bleiben müsste. Und es gibt Freistoß aus dem Anstoßkreis heraus für Atletico Madrid, das noch immer mit 2:0 gegen den Fußballclub aus Nürnberg in Führung ist. Ja, nun heißt es daheim mit der Nürnberger Mannschaft, die hier ganz in Weiß spielt, und mit den Schlachtenbummlern und den Deutschen, die hier in Madrid jetzt eine neue Heimat gefunden haben, die Daumen halten. Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, das einzige, dieses so wichtige Tor für uns zu schießen. Denn dann ist wieder ein Ausgleich hergestellt und dann muss es ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz in Rom am 2. Mai geben. Aber werden wir das noch schaffen? Die Spanier greifen ja an und sie sind nur durch einen Foul von Flachenecker vom Ball zu trennen. Mendonza war es, der diesen Ball führte am linken Flügel. Und in der Nähe der Nürnberger Eckfahne vom Ball getrennt, und ganz schnell den Freistoß ausführt, und er geht am deutschen Tor vorbei. Noch 9 Minuten. Wenn meine Uhr in etwa stimmt und wenn nicht länger gespielt wird. 2:0 für Atletico Madrid und Abstoß vom deutschen Tor. Man muss sich beeilen, dort hinten. Barbara tut das auch, legt sich den Ball zurecht am eigenen 6-Meter-Raum und wird direkt schießen müssen, denn auf kurzem Wege spielen, damit man ihnen den Ball wieder zurückgibt, kann er nicht. Die Spanier passen auf diese Sachen auf. Und der Nürnberger musste heraustreten, hat genau Strehl gefunden. Strehl stoppt den Ball schön mit der Brust, lässt ihn heruntertropfen, gibt dann weiter zu Reisch. Reisch jetzt zu Morlock, das wird wieder um einen Schritt zu weit sein, aber Morlock kriegt den Ball ins Gesicht hineingeschlagen, kann nicht mehr weiterspielen. Dafür schaltet sich Wild sehr schön ein, gibt noch einmal zu Strehl, Strehl noch einmal zu Wild. Wild jetzt alleine muss er gehen, der Nürnberger. Oh, abgefreit, da liegt Willi Vertier am Boden und der Ball ist immer noch im Spielfeld. Dachlauer hat ihn, geht schnell nach innen, Strehl steht noch frei, nein, Wild ist es und die Möglichkeit ist vergeben. Aber da haben die Spanier jetzt eine Menge Dusel gehabt bei diesem ganz kurz aus dem Fußgelenk abgefeuerten Schuss vom Halbstürmer Wild, der alles riskierte und der Ball wäre neben dem Posten knapp eingeschlagen. Aber dieser exzellente Schlussmann, Medina Betia, dessen Name mir so viel Mühe macht, war unten im bedrohten Eck und konnte den Ball wegboxen vor die Füße von Dachlauer und dann kam er nicht mehr richtig nach innen. Engler hat ihn jetzt, gibt diesmal nach innen, wieder bis zu Wild. Wild, zu dem ich jetzt fast das meiste Schussvertrauen habe, gibt jetzt bis zu Reisch. Reisch noch einmal zu Strehl, zu eng spielen wir jetzt vor dem 16-Meter-Raum des spanischen Teams. Da sind die Spanier klärend und störend dazwischen. Dann ist ein ziemlich heftiges Kopfballduell, nicht ganz sauber von Leupold, ohne dass es geahndet wird durch den Unparteiischen. Und der erste FC Nürnberg bleibt im Ballbesitz mit Reisch. Reisch weiter durch einen schönen Trick bis zu Höpert. Höpert bringt den Ball nach vorn, bis zu Strehl. Strehl lässt wieder zurückfallen bis zu Reisch. Jetzt sind wir schon dicht beim 16-Meter-Raum. Jetzt Strehl schneller machen. Abseits, Abseitsposition, ja. Ja, wenn es mich manchmal hier mit ein bisschen hochreißt, das ist ja allzu verständlich, wenn eine deutsche Mannschaft hier nicht schlecht gespielt hat, aber wenn sie praktisch uns von einem Albdruck erlöste, denn wir wussten ja nicht, wird es uns vielleicht wieder so gehen hier in einem, gegen einen südländischen Verein wie gegen Benfica Lissabon, als wir 0-6 unterlagen. Aber als wir dann hier mit in das Spiel kamen und wirklich nicht schlecht aussahen, da haben wir jetzt doch noch einige Hoffnung. Vielleicht gelingt auch uns mal und sei es eben ein Sonntagsschlag, aber jetzt sind die Spanier durch, gefährlich. Wabra ist da, oh, der ist ja so schnell und aufmerksam heute, der Nürnberger Schlussmann, und hat den Ball. Jetzt herausgespielt bis zu Reisch. In den letzten 6-7 Minuten. Reisch treibt das Leder. Gibt es dann auf den linken Flügel. Das ist zu kurz gespielt. Dachlauer muss mächtig spurten. Hat immer noch den Ball, verliert ihn dann aber gegen zwei weitere Spanier. Foulspiel von Mendonca. Das muss man aber pfeifen, Herr Huber. Er steht genau daneben und sieht, dass der Spanier das Gesäß in den Körper des Nürnbergers drückt. Also erst den Mann und nicht den Ball nimmt. Aber die Spanier verzetteln sich wieder. Flachenegger ist dazwischen. Geht weiter zu Strehl. Strehl jetzt zu Engler. Engler kann laufen. Hat freie Bahn von 30, 40 Meter. Jetzt zieht er los, den Nürnberger rechts außen. Hat den Ball schön vor dem Fuß, gibt jetzt zurück, das ist gut gespielt, da reißt man die Deckung mit auf bis zu Flachenecker. Flachenecker steuert in der halbrechten Verbindung den 16-Meter-Raum an und jetzt schießt er und der Ball ist zu schwach. Abstoß vom spanischen Schlussmann, der jetzt also dasselbe macht wie in Nürnberg. Jetzt lässt er sich Zeit, schlägt dann eine Kerze hier in den Nachthimmel hinein. Der Ball kommt genau am Mittelpunkt herunter. Einwurf gibt es für die Spanier, weil Wenauer den Fuß dazwischen hat. Die Nummer 9, Juso, der Schütze des ersten Tores, dieses ganz glücklichen ersten Tores, als man ihn angriff und als der Torwart draußen war. Und der dann stand wie eine Primadonna dort unten und sich etwa eine Minute lang, als die anderen Spieler schon auf dem Weg in die Kabine waren, feiern ließ. Wie eine Statue mit ausgebreiteten Armen, so stand er da. Und da spürte man, wie glücklich die spanische Mannschaft ist, dass sie gegen diese konsequent deckende Nürnberger Mannschaft zum Führungstreffer gekommen war und damit praktisch den Ausgleich erzielt hatte. Und jetzt liegt sie also mit dem vielleicht alles entscheidenden 2-0 in Führung, was das Ende also des ersten FC Nürnberg im Europapokal der Pokalmeister bedeuten würde. Aber ich möchte das gleich jetzt, obwohl noch nicht Schluss ist, obwohl noch 5 Minuten zu spielen sind, sagen, die Nürnberger haben eine gute Vorstellung gegeben. Sie haben nicht schlecht gespielt und den deutschen Fußball gut vertreten. Und wenn wir hier mit 2-0 geschlagen werden sollten, so ist das durchaus kein Beinbruch. Hier sind ganz große europäische und außereuropäische Mannschaften anders zerlegt worden und unter die Räder gekommen. Jetzt greifen wir sogar wieder an. Von Flachenegger geht die Initiative aus, er gibt zu Morlock. Morlock durch den Anstoßkreis und durch in den Raum der Spanier hinein auf den rechten Flügel zu Engler, der viel angespielt wird. Von Strehl den Ball direkt mitgeschickt bekommt. Jetzt endlich mal nach innen spielt, aber diesmal wieder zu zaghaft. Da sind die Spanier da und nehmen auf. Griffer war es, der den Ball mit der Brust stoppt und bevor Morlock herankommen kann, schon wieder aus dem 16-Meter-Raum herausgegeben hat. Der Ball ist immer noch in der spanischen Hälfte, wird am linken Flügel durch Adelardo gehalten. Der geht weiter zu Colja, der Linksaußen kommt vom linken Flügel ein bisschen nach innen herein, spielt aber dann weit, weit ins Aus und zieht sich den Unwillen des spanischen Publikums zu. So großartig also ist die Vorstellung des Europacup-Verteidigers durchaus nicht gewesen. Er war auch nicht so stark, dass wir hier nicht eine echte Chance gehabt hätten, vielleicht hier das Unmögliche möglich zu machen und hier eine Runde weiterzukommen, zumindest aber ein Gesamtunentschieden zu erzwingen. Aber was nützt es, wenn man hinterher sagt, wenn und aber, die Spanier führen mit 2-0 und greifen an, aber werden gefoult. Es gibt einen Freistoß, als Leupold da mit Spreitschritt hineingeht gegen Collier. Freistoß, der sogar eine direkte Gefahr bedeuten kann, denn vom Spitzeneck des 16-Meter-Raums von der linken Seite her kann man durchaus direkt schießen. Kolja wird das auch selbst besorgen. Die Nürnberger Abwehrreihe ganz in Weiß steht dicht an der 16-Meter-Linie, um möglichst die Spanier wieder ins Abseits tappen zu lassen. Aber diesmal sind die Spanier wacher. Da wird es sogar ganz gefährlich. Jetzt wird es ein drittes Tor geben. Ja, Tor. Nein, an die Latte und über das Tor. Mendonca schlägt wütend und heftig auf den Boden, dass er aus 8 Meter Entfernung genau in der Mitte vor dem deutschen Tor stehen, den Ball nicht unter den Balken gebracht hat. Oh, da ist sogar noch eine Hand von Wabra oder ein Verteidigerbein dazwischen gewesen. Der Ball wurde berührt von einem Nürnberger und ging deshalb so hoch über das Tor. Und es gibt also einen Eckball von links in den letzten Minuten des Spiels. Etwa noch 180 Sekunden. 2:0 für Atletico Madrid gegen den Fußballclub aus Nürnberg. Eckball kommt von links herein. Kopfball von 2 Spaniern nach unten gedrückt und am Tor vorbei. Ja, wir werden es nicht mehr schaffen. Wir werden, glaube ich, das Tor nicht mehr schießen. Obwohl wir uns mächtig sputen dort hinten. Wabra hat den Ball gleich wieder geholt. Hier gibt es ja keine Aschenbahn. Hier kommen sofort die Barrieren und dann kommen die Tausende und Abertausende von Zuschauern. Das alles sind ungewohnte Situationen. Aber man ist gut fertig geworden damit. Wir haben uns befreit von der Nervosität und haben angegriffen und mitgespielt. Wir kommen auch jetzt wieder. Greifen von der linken Seite an mit Dachlauer. Dachlauer hat weitergegeben nach innen zu Reisch. Reisch noch einmal zu Flachenecker. Wir sind schon in der Mitte des Raumes von Atletico Madrid. Wieder weitergegeben zu Reisch. Reisch jetzt mit langem Ballversuch in die Sturmmitte hinein, aber Strehl kommt nicht daran. Da schlägt Kohnes ein Loch in die Luft, aber dann ist sofort Griffer da, sein Mittelläufer, und klärt die Situation. Gibt wieder zu Kohnes hinaus, der jetzt den Ball unter Kontrolle nimmt. Zurückspielt zum rechten Verteidiger, zu Revilla. Revilla läuft jetzt schon über 20 Meter, wird verfolgt von Strehl, gibt dann an der Linie entlang und dann ist Wenauer wunderschön, korrekt und aufmerksam dazwischen, hat abgefangen, gibt weiter zu Hilpert, Hilpert zu Flachenecker, Flachenecker zu Leupold. Die ganze deutsche Mannschaft ist auf Wabra und Wenauer ist in der Hälfte von Atletico Madrid. Langer Ball auf den rechten Flügel, da sportet wild nach, aber er kommt gegen den Verteidiger zu kurz. Das ist Rodriguez. Rodriguez hat weitergegeben zu Glaria und Glaria gibt über 30 Meter zurück. Jetzt klatschen da sogar die Zuschauer, dass er das getan hat. Da sieht man also, wie froh man nun doch ist, dass die Spanier auf solch eine Art und Weise, die natürlich völlig korrekt ist, das knappe Ergebnis von einem Tor Vorsprung zu halten versucht. Der Ball wird wieder in den spanischen Reihen gehalten, immer noch in der eigenen Hälfte. Jetzt ist ein langer Ball, den sich Leupold sofort wiederholt. Leupold geht über die Mittellinie hinweg, müsste nach innen hereinspielen, nicht mehr auf den Flügel. Das tut auch der Nürnberger Verteidiger, gibt zu Strehl. Strehl läuft jetzt, am ersten ist er vorüber. Jetzt da rausgespielt noch einmal zu Engler. Engler stoppt sich sehr schön den Ball, er ist genau in der Höhe des 16-Meter-Raumes. Gibt zurück zu Reisch. Reisch verkennt sich ein bisschen, behält aber immer noch den Ball. Und jetzt müsste der Schiedsrichter pfeifen, denn da liegt der Spieler mit dem ganzen Körper. Jetzt haben wir eine Möglichkeit. Oh, der Ball ist um einen Meter zu weit gesprungen. Eine Riesenmöglichkeit war es nur plötzlich, als ein Kopfball von Strehl in die Gasse geht und Wild und Morlock nachsetzen. Da bekommt der Ball auf dem leicht feuchten Boden, den man vorher gespritzt hat, etwas Fahrt und springt um einen halben Meter nur zu weit und springt in die Hände des Torwarts hinein. Um einen halben Meter, ich übertreibe nicht, dann wäre die Fußspitze von Wild da gewesen und es hätte vielleicht noch den Ausgleich gegeben. Insgesamt gesehen, der Ball ist aber immer noch in den Nürnberger rein. Kommt nach innen in Richtung 16-Meter-Raum. Hilpert holt ihn sich, geht weiter auf den linken Flügel. Dachlauer muss jetzt gegen zwei Mann, und zwar gegen zwei baumlange Kerls, gegen Hohnes angehen und gegen Griffer. Aber dafür kommt noch einmal Hilpert. Hilperts Ball ist nach innen gegangen, wieder mit einem gestreckten Fuß gegen Griffer, mit vollem Risiko hinein in zwei Nürnberger. Und jetzt greifen die Spanier an, die ganze Nürnberger Mannschaft ist aufgerückt und Leupold gibt zurück. Und da ist der Schuss. Das Spiel ist aus im Bernabéu-Stadion in Madrid vor 100.000 Zuschauern, oder sind es da 120.000, so wie fast ja das Stadion. Das ist gar nicht abzuschätzen. Ein Spiel, in dem wir durchaus nicht enttäuscht haben. Der Fußballclub Nürnberg als Repräsentant des deutschen Fußballs und deutscher Pokalmeister hat eine achtbare Partie gespielt. Er hat sich gut aus der Affäre gezogen und war über lange Strecken in diesem Spiel ein durchaus ebenbürtiger Gegner. Ein zweites Lissabon also hat es glücklicherweise nicht gegeben. Die Nürnberger Mannschaft kann mit Stolz auf diese 2x45 Minuten zurückschauen. Noch einmal Jubel von den Rängen der beiden Mannschaften gilt und die Freude ausdrückt des spanischen Publikums über den etwas glücklichen, aber nicht unverdienten 2:0 Erfolg von Atletico Madrid. Damit zieht also der Verteidiger des Europacups in das Finale in diesem Jahr ein und der erste FC Nürnberg ist aus dem Pokal ausgeschieden. Wir sind nicht traurig darüber, wir gratulieren auch unserer Mannschaft und danken ihr für das saubere, anständige Spiel und wünschen dem Fußballclub Nürnberg eine gute Heimreise. Meine Damen und Herren, daheim in Deutschland, wo immer Sie jetzt mit wachen Ohren an den Lautsprechern gesessen haben und wo sie mitgebannt haben, das Spiel ist aus. Wir haben mit 2:0 verloren und wir verabschieden uns aus Madrid und schalten wieder zurück in die deutschen Rundfunkstationen. Guten Abend. Hier ist wieder das Funkhaus in München. In einer Sportsondersendung brachten wir Ihnen eine Übertragung aus Madrid vom Semifinalspiel im Europacup der Fußballpokalsieger Atletico Madrid und 1. FC Nürnberg. Reporter war Oskar Klose. Wir möchten unsere Fernsehzuschauer darauf aufmerksam machen, dass wir eine Aufzeichnung von diesem Spiel morgen im Anschluss an das Abendprogramm gegen 23 Uhr bringen. Wir verabschieden uns nun von den angeschlossenen Sendern. Meine Damen und Herren, Ihr Sender meldet sich mit eigenem Programm wieder.